Die bulgarisch-koreanische Freundschaftsgesellschaft veröffentlichte anlässlich des 22. Todestages von Genossen Kim Il-sung in der Juli-Ausgabe des Bulletins den kurzen Abriss über seine revolutionäre Tätigkeit.